Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich denke nur an meinen Körper. Also wer von euch denkt nur oder sehr viel an seinen Körper? Wer von euch findet sich ganz toll, besonders schön? Und weil ihr euch so besonders schön findet, denkt ihr nur an euren Körper. Ihr guckt euch im Spiegel an und sagt euch, wow, ist das eine Gestalt, perfekt. Am liebsten würde ich immer nur in den Spiegel schauen. Eigentlich verliebt bin ich in diese Person. Oder fühlt ihr euch besonders hässlich und denkt deshalb nur an euren Körper und guckt vielleicht auch sehr oft in den Spiegel und es gefällt euch die Nase nicht, der Busen nicht. Oder ihr seid zu dick oder zu dünn, was auch immer. Oder habt ihr vielleicht eine Behinderung und kommt damit nicht klar. Und deshalb ist auch so dieses Thema Körper immer sehr präsent bei euch. Oder vielleicht seid ihr krank und habt eine Krankheit und seid nicht zufrieden mit eurem Körper oder auch mit dem Äußeren eures Körpers. Also, unser Thema, ich denke nur an meinen Körper. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Ayla ist meine erste Anruferin heute Nacht. Ja. Und Ayla ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Du denkst auch nur an deinen Körper oder sehr viel an deinen Körper. Ja. Warum? Und zwar vor 9 Jahren habe ich einen Unfall gehabt. Mhm. Und zwar, wir waren schwimmen mit meiner Tante und ich wollte über den Zaun springen. Mhm. Und an dem Zeigefinger hatte ich einen Ring und ich wollte mich über den Zaun fallen lassen. In dem Moment ist dieser Dorn an meinen Ring hängen geblieben. Mhm. Und weil ich mich auch fallen gelassen hatte, ist die ganze Kraft an den Finger nur geblieben. Und dabei habe ich einen Finger verloren. Mhm. Das heißt also, während des Unfalls, so wie du es gerade beschrieben hast, ist der Finger dann abgerissen? Genau. Mhm. Weil nur die ganze Kraft nur an dem Ring war. Ja. Und der Ring war ja auch an dem Dorn hängen geblieben. Also an der Spitze von dem... Ja, ja, genau, an der Spitze. Ja. Und die ganze Kraft von mir, der hing nur an meine Finger. Ja, man kann sich das vorstellen. Ja, ja. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, A, was für ein Gefühl das ist, welchen Schmerz das auslöst. Also in dem Moment erstmal gar nichts. Man hat überhaupt kein Gefühl. Das war erstmal nur am Bluten und ich habe nur dreimal geschrien. Mhm. Und dann kam mir sofort ein Bewusstsein, dass meine Tante sofort den Finger finden sollte, weil könnte ja eventuell genäht werden, war ich nur in diesem Gedanken gewesen. Also ich habe nichts anderes gedacht. So schlau hast du da schon überlegt? Ja, ja, ich konnte schon so schlau überlegen, ja, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das, wie sich das anfühlt, das hast du gerade beschrieben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das aussieht. Strömt das Blut dann da aus dieser offenen Wunde raus? Oder? Ja, ja, da war nur noch der Knochen zu sehen. Ah. Also nur der Knochen und der, also das Blut war nur am Bluten. Mhm. So, hat die Tante den Finger gefunden? Ja, ja, sie hat ihn auch gefunden und der war sich auch am Bewegen. Naja, am Bewegen. Ja, ja, weil vielleicht da war ein bisschen, weil der Nerven drin sind. Ja, ja, genau, da war ja auch noch alles drin und das war noch warm gewesen. Ja. Ja, und in der Zwischenzeit kam auch der Krankenwagen, die haben das in den Eistüt gepackt, aber das konnte man nicht mehr annähen, weil das nur die Haut war. Mhm. Wie die Haut nur war? Also, was die gefunden haben, oder wie? Ja, ja, zum Beispiel, wie soll ich das formulieren? Wenn man zum Beispiel hinfällt, dann hat man so eine Schlürfwunde am Bein. Mhm. Und das war auch nur das Fleisch gewesen, nur das Fleisch, was ab war. Mhm. Verstehe ich jetzt nicht. Also ich meine, der ganze Finger war weg. Ja, das ganze Finger war weg, aber das, also der Knochen war nur da, nur die Haut war weg. Damals konnte man das ja noch nicht kleben oder da gab es ja keinen Hautkleber, 1992. Mhm. Aber da, also wir verreden jetzt vielleicht ein bisschen an der vorbei, aber definitiv war der Finger abgerissen. Ja, ja, das war abgerissen. Gut. Und es ging nicht gut, aber so war es. Und es ging nicht zu reparieren. Nee, nee, ging nicht. Zu operieren. Du hast also durch diesen Unfall deinen Finger verloren. Genau. Da war nichts mehr zu machen mit Annähen oder weiß ich was. Nein, leider. Da warst du 11 Jahre alt. Genau. 12 Jahre alt. Ja, ja. Ja, 13 Jahre alt. 9 Jahre hast du vor 9 Jahren. Mhm. Ich stelle mir das schwierig vor, für ein junges Mädchen mit so einem Handicap dann aufzuwachsen. Hast du da sehr viele Komplexe gehabt? Habe ich immer noch. Mhm. Die Komplexe sind immer da. Egal was es ist. Wenn ich mich mit einem Jungen kennenlerne, dann gebe ich mal die linke Hand Und wenn ich mit einer Person rede, achte ich darauf, dass er nicht auf meine Hand guckt. Ich verstecke meine Hand. Also es ist die rechte Hand, der Ringfinger der rechten Hand? Ja, ja, der Ring, also der Zeigefinger an der rechten Hand. Ach, der Zeigefinger? Ja, ja, der Zeigefinger, das ist ja das Problem. Beim Schreiben fällt das auf. Ach so. Und, also man hat nur Probleme. Wenn man auch noch jung ist, ist das auch psychisch etwas... Glaube ich. Gibt es denn da auch so blöde Sprüche, oder... Ja, Neun-Finger-Joe haben die mich mal früher mal genannt. Wie haben sie dich genannt? Wie? Neun-Finger-Joe. Neun-Finger-Joe. Ja, ja. Auch nicht so schön, ne? Naja, ich war in dieser Zwischenzeit ein bisschen selbstbewusst gewesen. Mir ging das eigentlich am Hintern vorbei, aber nach einer Zeit, wenn man älter wird, dann ist das schon schwerer. Ja. Also es ist immer noch so, dass der Fokus auch heutzutage nach so vielen Jahren, nach 9 Jahren, immer noch so auf deiner Hand ist und du darauf achtest und dich letztendlich dessen schämst, dass da der Zeigefinger halt weg ist. Genau. Ja. Wie ist das so mit Männern, Jungs? Wenn ich einen Typen kennenlerne, dann erzähle ich ihm das gar nicht. Es kommt halt erstmal auf den Typen an, was für ein Typ das überhaupt ist. Aber er sieht es ja relativ schnell. Nee, er sieht es ja nicht. Ich kann es sehr gut kaschieren. Du kannst es gut kaschieren, ja. Ja, ich verstecke es entweder habe ich es in der Hosentasche oder ich habe eine Tasche in der Hand. Mhm. Also wobei er es überhaupt nicht sehen kann. Ja, ja. Ich kenne das auch von Leuten, die so kleinere Handicaps haben. Es gibt ja noch viel schlimmere Sachen, die das dann irgendwie ganz gut verstecken können und so Praktiken, Techniken entwickelt haben, um... damit hinterm Berg erstmal zu halten. Ne? Genau. So, und wenn die Jungs das dann aber sehen, was dann? Dann will ich einfach nur im Boden versinken, weil das fällt einem Mädchen in meinem Alter sehr schwer, es zu erzählen. Mhm. Entweder kapiert er das nicht oder er sagt, ach, warum machst du dir Gedanken drüber? Ja, sind die Leute denn so und fragen auch ganz offen, hey, was ist da passiert? Erzähl mal. Ja, die fragen auch noch so in dieser großen Masse und das... Aber eigentlich ist da doch einfacher mit umzugehen, wenn die ganz offen fragen, hier Eila, was ist passiert, als wenn du das Gefühl hast, oh, die machen sich nur Gedanken darüber und wir reden da nicht. Ich möchte eigentlich gar nicht, dass die danach fragen. Möchte ich nicht, weil das tut mir weh. Ich weiß nicht, ich muss jedes Mal mal wieder neu erzählen, dann sagen sie, ach, du Arme und dies und jenes. Ich möchte nicht bemitleidet werden irgendwie. Verstehe. Also, nachvollziehbar, dass du an deinen Körper denkst, an den Teil des Körpers, an die Hand. Aber man muss ja immer so die Relationen auch sehen. Das hätte ja vielleicht noch viel schlimmer kommen können bei dem Unglück. Ja. Und du hast ja, die restliche Hand ist ja gesund, ne? Ja, ja. Und der ganze Körper ist gesund. Ja, ja. Wahrscheinlich bist du ein hübsches Mädchen. Es hört sich zumindest so an. Finde ich auch, ja. Na, siehst du. Also muss man immer das Beste draus machen. Aber dennoch ist es verständlich, klar. Alles Gute, Eila. Okay, dir auch, Domian. Dankeschön, tschüss. Schönen Tag noch, tschüss. Dankeschön. Ich denke nur an meinen Körper. Das ist das Thema heute Nacht und... Auf wen trifft das von euch zu? Denkt ihr auch sehr viel an euren Körper? Aus den verschiedensten Gründen. Es kann ja der Grund sein, wie ich es vorhin am Anfang schon so erzählt habe, angedeutet habe, dass ihr vielleicht sehr narzisstisch seid und sagt, ich bin der Mittelpunkt der Welt, ich bin das Schönste überhaupt, äußerlich und innerlich. Deshalb denke ich nur an mich und an meinen Körper. Oder es kann natürlich auch anders sein, wie wir es gerade von Leila gehört haben, dass ihr mit eurem Körper nicht zufrieden seid, aus welchen Gründen auch immer, und deshalb auch sehr, sehr viel an euch und euren Körper denkt. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn wir darüber reden sollen, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Jens begrüße ich jetzt herzlich und Jens ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, Jens. Ja, bei mir geht es darum, ich habe einen Mitbewohner in meinem Körper und der nennt sich Morbus Crohn. Das ist eine chronische Darmerkrankung und... Das ist eine komische Formulierung, die du da sagst. Ich habe einen Mitbewohner im Körper. Ja, so nennen das die Erkrankten. Warum? Halt. Es ist eine chronische Darmerkrankung. Ja. Und die Erkrankten sagen, ich habe einen Mitbewohner im Körper. Ja, weil der ein Morbus Crohn heißt, deswegen. Aha, die meisten sagen auch ein Krönchen. Mhm. Erklär doch mal den Leuten, die das nicht so kennen und nicht so, was genau das ist, Morbus Crohn. Also das ist eine chronische Darmerkrankung, wie ich schon sagte. Mhm. Da ist vom Mund bis zum After kann es passieren, dass da eben ständig Entzündungen auftreten. Also vom Mund bis zum After? Ja, im Mund wären es dann so Pickel drin. Und bei mir ist momentan so, ich weiß nicht, wie lange ich das schon habe, es wurde erst im März festgestellt im Krankenhaus, weil ich Probleme hatte mit Fisteln. Fisteln sind vom Darm so kleine Durchgänge zur Haut hin oder eben auch Kurzschlüsse vom Darm und Ich hatte davon drei und die sollten eigentlich operiert werden. Mhm. Und die Ärztin hat halt gesagt, wir müssen da nochmal genauer untersuchen. Und dann wurde halt Darmspiegelung, Magenspiegelung und alles, was dazugehört, mhm, wurde gemacht. Und dann habe ich die Diagnose bekommen, Morbus Crohn. Im März? Im März, ja. Im März. Das kann also sein, dass du diese Krankheit schon sehr lange hast und ja, die aber nicht bemerkt hast. Das ist eine Krankheit, die tritt auch schubweise auf. Mhm. Das heißt, wenn die Entzündung heftig ist, dann hat man Schmerzen. Mhm. Es gibt aber auch Zeiten, das nennt sich die Remissionszeiten, wo man überhaupt keine Schmerzen hat, mhm, und mhm, wo es einem relativ gut geht. Allerdings muss ich sagen, Medikamente, unter anderem Cortison, und das ist das, was mein Körper seit März, werde ich mit Cortison vollgepumpt. Mhm. Und ich weiß ja nicht, ob du die Nebenwirkungen kennst von Cortison. Ja, man sagt ja immer so, dass jetzt die Nebenwirkungen sind, dass der Körper so aufgeschwemmt ist. Ja, ja. Ist das bei dir so im Moment? Ja, also Stammfettsucht, also mein Bauch ist dicker geworden, mhm, Mondgesicht, Büffelnacken. Ja, kannst du das auf der Waage auch genau nachkontrollieren? Also wie viel hast du vorher gewogen und wie viel wiegst du jetzt? Also ich habe im Krankenhaus selbst schon 8 Kilo zugenommen. Mhm. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, ich gucke gar nicht auf die Waage. Sollte ich normalerweise, mhm, machen im Verlauf der Therapie, aber... Aber du gefällst dir selbst wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja, jetzt momentan nicht mehr, weil, mhm, meine Hosen platzen mir jetzt alle. Mhm. Und bist du in einer Beziehung zurzeit? Nein. Mhm. Momentan nicht. Könnt ihr mir vorstellen, wenn der Körper so eine Veränderung erfährt, eben durch diese Cortisonbehandlung aufgrund der Erkrankung Morbus Crohn, dass man sich dann auch irgendwie abkapselt, dass man sich schämt rauszugehen, geschweige denn vielleicht in die Disco zu gehen oder Frauen anzusprechen? Weil ich bin kurz bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin ich arbeitslos geworden, mhm, und ich habe dem Arbeitsamt jetzt gesagt, das hätte ich vielleicht nicht machen dürfen, dass ich Morbus Crohn habe, und die haben gleich gesagt, ich bin schwer vermittelbar, mhm, und auch bei der Jobsuche selbst, wenn so Fragebögen und wenn halt nach chronischen Erkrankungen gefragt wird. Klar, das ist ein Handicap, ein großes Problem. Sagen, ich wollte jetzt auch hinaus, auch noch hinaus auf so diese private Ebene. Hast du große Scheu, jetzt so Menschen neu kennenzulernen, vor allen Dingen vielleicht auch auf Frauen zuzugehen, aufgrund deines Äußeren? Ja, also sagen wir mal so, bei einer gesunden Person, ich habe da im Internet so eine Selbsthilfegruppe, mhm, die mit sind auch erkrankt, das ist der Krönchenclub. Mhm. Und dort gibt es eben Morbus Crohn erkrankt und Colitis ulcerosa. Das heißt also, da triffst du mit Gleichgesinnten zusammen und da ist es nicht so sehr schlimm. Ja. Wahrscheinlich, ja, aber wenn du in eine normale Diskothek gehst, dann schon, ne? Ja, also momentan geht das noch. Dadurch, dass ich jetzt arbeitslos bin, mhm, kann ich auch schlechter öfter, mhm, weggehen, weil... Wie geht es dir denn jetzt so gesundheitlich? Also du bist aufgeschwemmt durch das Cortison. Ja. Hast du auch Beschwerden oder bist du beschwerdefrei im Moment? Die Stuhlfrequenzen sind also eben noch erhöht, bis zu 7-mal am Tag, eben, mhm, auch dünn. Mhm. Also das ist, ich habe sowieso mein Leben lang schon ständig Durchfälle gehabt. Mhm. Und was eben Einschränkung ist, dass ich unter anderem auch Einläufe machen muss. Mhm. Du musst Einläufe machen, obwohl, ja, obwohl du so eine hohe Stuhlfrequenz hast. Ja. Warum musst du die Einläufe machen? Weil bei mir die Entzündung im Enddarm ist, mhm, und ich habe momentan die Hoffnung, dass ich dadurch das Cortison absetzen kann, weil da ist ein Wirkstoff drin, der direkt vor Ort arbeitet, und der Wirkstoff wird von der Leber besser abgebaut. Den du per Einlauf einführst, oder, ja, was? Also. Es sind, besteht denn die Möglichkeit, diese Krankheit zu heilen, oder ist, nein, das eine unheilbare Krankheit? Das ist noch eine unheilbare Krankheit. Das heißt, du musst dich damit abfinden, dein ganzes Leben, ja, dich mit dieser Krankheit herumzuschlagen. Ja. Und kannst hoffen, dass nicht so viele Schübe kommen. Ja, es kann, mhm, nur kommen dadurch, dass die Entzündung im Darm, die können auch zu Vernarbung bilden, mhm, zu Verengungen, mhm, das nennt man Stenosen, und es kommt hart auf hart, dass dann eben von Darm etwas entfernt werden muss. Mhm. Und, also es können auch schlimme Krankheitsverläufe entstehen. Ja. Du heißt ja unsere Sendung, ich denke nur an meinen Körper. Ja. Ist das jetzt für dich eine ganz neue Erfahrung, dass du, seitdem du die Diagnose bekommen hast, Morbus Crohn, und jetzt auch noch so aufgeschwemmt bist durch das Cortison, ja, viel mehr an deinen Körper denkst und das alles so im Bewusstsein ist, gegenüber früher? Ja, also erstmal die Hygiene ist erstmal, also nach der Toilette nicht nur normal Toilettenpapier, sondern auch richtig mit Waschlappen und so. Ich meine, ich habe jetzt nur ein kleines Bad. Mhm. Ich würde von der Krankenkasse auch ein Bidet bekommen. Mhm. Aber also ich muss mich da halt jedes Mal nach der Toilette auch eben richtig waschen. Das ist ja noch okay, ja. Und ja. Aber so die Aufmerksamkeit ist natürlich viel höher, wenn man eine solche Erkrankung hat. Was eben auch ein bisschen fragwürdig ist, wenn ich mit anderen Leuten zusammenkomme, weil ich habe ständig so ein Brabbeln im Bauch. Mhm. Also das ist, gurgelt da immer und da muss ich dann halt immer erklären, was das ist, weil die meisten denken, ich habe da Hunger, aber meistens kommt das nach dem Essen. Das ist dann doch schon etwas unangenehm. Verstehe. Also Jens, dann wünsche ich dir wirklich gute Besserung und dass jetzt die Behandlung auch anschlägt und du kein Cortison mehr nehmen musst, dass die Schübe nicht so oft kommen, dass du dich einigermaßen arrangieren kannst mit dieser schlimmen Krankheit. Was ich noch sagen wollte, also wenn jetzt später vom Darm was entfernt werden muss, wird es vielleicht noch extremer für mich, weil dann kann es passieren, dass mir ein künstlicher Darmausgang gesetzt werden muss. Wollen wir hoffen, dass das nicht passiert oder dass möglichst lange hinausgeschoben wird. Hoffen wir, dass es überhaupt nicht passiert, dass es einigermaßen gut geht. Lieber Jens, alles Gute und toi toi toi. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Ich denke nur an meinen Körper. Dazu hat angerufen Robert, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja, Robert, ich grüße dich. Warum denkst du so viel an deinen Körper? Tja, ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Mhm. Also man kann sagen jeden Tag. Mhm. Und dann bin ich krank geworden. Mhm. Weil du so viel Sport getrieben hast? Nein, nein. Ich wurde von der Zecke gestochen und habe dann Borreliose bekommen. Großes Thema zurzeit, ne? Ist ein großes Thema. Aber, und es wird leider Gottes immer ein größeres Thema, weil diese Viecher sich immer mehr verbreiten. Ja, aber ich denke, bei den Ärzten ist es immer noch, man wird nicht krank von Zecken, sagen die. Ja, mittlerweile, glaube ich, hat sich das schon rumgesprochen, auch bis zu den Laien, dass man da sehr vorsichtig sein soll. Wann ist das passiert? Du bist jetzt 32 Jahre alt. Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Kannst du dich erinnern an den Zeckenbiss, wo und wie und wann das passiert ist, genau? Nee, eben nicht. Ich kann mich nur einmal erinnern, da war ich 17. Da hatte ich eine Zecke. Das weiß ich noch, aber... Ach so, es kann also sein, dass diese Krankheit schon vor vielen, vielen Jahren ausgelöst wurde und ausgebrochen ist sie erst vor 2 Jahren. Ja, das kann zum Beispiel sein. Das heißt, du hast nie dieses kleine Tierchen irgendwo an dir entdeckt und hast dran gepult und so, das nicht? Nee, absolut nicht. Ich habe also, das ist auch von heute auf morgen, also das ist wie ein Blitz eingeschlagen praktisch. Mhm. Jetzt erzähl doch und erklär mal, was genau diese Krankheit mit dem Namen, sagst du es nochmal? Borreliose. Genau. Was diese Krankheit genau für Symptome hat und woran du leidest? Also die Symptome sind sehr, sehr vielfältig. Also bei mir hat es angefangen mit einem Schwindelanfall. Mhm. Und der war auch wieder weg dann. Mhm. Und ist dann so 2 Wochen später noch als wieder aufgetaucht. Und dann ist es immer, die Abstände sind immer kürzer geworden. Mhm. Immer so schwummrig, also so richtig benebelt hat man sich gefühlt. Mhm. Ich war dann auch bei diversen Ärzten und einer ist dann drauf gekommen, hat mich mal gefragt, ob ich eben von der Zecke gebissen worden bin. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, eigentlich nicht, ich kann mich nicht daran erinnern. Mhm. Und dann hat er gesagt, wir veranlassen mal einen Bluttest. Und anhand dieses Bluttests kann man das rauskriegen? Und anhand des Bluttests ist dann festgestellt worden, dass dieser Titer, nennt sich das, erhöht war. Mhm. So, dann das war's. Ja? Bitte? Ja, ne, erzähl weiter. Dann habe ich Antibiotika bekommen und dann ging es mir auch super. Also da war dann gar nichts mehr. Und dann habe ich das Antibiotika also abgesetzt und 2 Wochen später dann ist es erst richtig losgegangen. Wie geht es dir heute? Was hast du heute für Beschwerden? Also heute ist es noch so, dass ich als anfange zu schwitzen stark, dass ich zum Beispiel keine Rolltreppe mehr fahren kann oder Fahrstuhl oder länger Auto fahren kann. Ich muss mich auch noch oft hinlegen, weil ich immer kaputt bin. Also der ganze Körper ist sehr geschwächt. Ja. Dadurch. Ja. Aber du sitzt nicht im Rollstuhl, du kannst dich bewegen, ganz normal, aber du kannst keinen Sport mehr treiben zum Beispiel. Ja, genau. Also mittlerweile kann ich wieder richtig bewegen. Also ich habe ja, wo es ganz schlimm war, ich habe auch etliche Antibiotika-Infusionen gekriegt, hochdosiert. Mhm. Und aber in der Zeit, wo es schlimm war, da konnte ich nicht mal praktisch die Treppen runterlaufen, ohne dass mein Herz gerast hat. Mhm. Auch zum Beispiel nachts, das musst du so vorstellen, du liegst nachts im Bett und auf einmal wachst du auf und hast eine riesige Panikattacke und du weißt erst gar nicht, was los ist und plötzlich merkst du, dein Herz du meinst, dein Herz springt raus, ja, und du kriegst keine Luft mehr. Mhm. Also ich habe wochenlang keine Luft mehr gekriegt. Ich konnte nichts mehr essen, nichts mehr trinken, ich konnte nicht mehr laufen richtig. Du nimmst aber im Moment keine Antibiotika ein. Nein. Heißt das denn, dass diese Krankheit mehr oder weniger im Griff ist, oder ist das nicht letztendlich heilbar? Haben sich die Erreger so weit verbreitet, dass man sie nicht mehr in den Griff bekommt? Also, ich muss sagen, bei mir ist es, denke ich mal, also doch noch die Chance da, ganz geheilt zu werden, hoffe ich mal. Was ist denn der größte Unterschied zu deinem Leben vorher, was du jetzt anders machen musst oder was du jetzt nicht machen kannst? Ja, das ist es ja. Es geht ja nicht normal nur um Sport, es ist eigentlich das ganze Leben. Ich kann ja zum Beispiel nicht mit meiner Freundin groß wegfahren oder mal in die Disco gehen, manchmal nicht mal einkaufen gehen, weil wenn zum Beispiel viele Leute sind, da fängt es, also in bestimmten Situationen, fängt es einfach an, dass es mir dann schwummrig wird oder so. Ne? Manche Tage ist es schlimmer, manche Tage ist es wieder besser. Das ist ja schon verrückt, wenn man sich vorstellt, dass du dich jetzt 2 Jahre damit schon rumschlägst und 2 Jahre auch solche heftigen Therapien schon gemacht hast und es immer noch nach wie vor so ist. Ja, es ist schon besser auf jeden Fall, ja. Also, was sagen denn die Ärzte, wenn es eine Ganzheilung gäbe, wann könnte das denn sein? Tja, also mein Arzt sagt immer nur die Zeit. Er sagt nur Zeit. Also er war auch derjenige, wo mich so weit gebracht hat, wie ich jetzt wieder bin, dass ich wieder am Leben teilhaben kann. Ich konnte vorher nichts machen. Kannst du denn arbeiten wieder? Also ich bin arbeitslos, ja. Ich habe dann meinen Job verloren auch. Deshalb hast du den Job verloren? Ja. Also ich habe gearbeitet, ja. Ich bin dann, wie gesagt, ich war dann auch ganz lange Zeit krank geschrieben. Was hast du gearbeitet vorher? Ich war Lagerist. Und vorher war ich Berufskraftfahrer. Ja, und das ist aufgrund der Krankheit jetzt alles nicht mehr möglich. Ja, eben. Und dann hat man natürlich auch einen, vor allen Dingen, wenn man auch so ein Sporttyp ist, wie sportlicher Typ, wie du gerade dich selbst geschildert hast, und wird dann von so einer Krankheit umgehauen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Bewusstsein des Körpers sehr stark in den Vordergrund geschoben wird, ne? Dass man ständig an den Körper denkt und das auch genau beobachtet. Ja, das ist auch, das Selbstvertrauen ist auch etwas weggegangen, ja. Man ist vorher, sagt man so rum, kerzengerade durchs Leben gelaufen und jetzt hat man irgendwie wie so einen Buckel praktisch. Also man duckt sich mehr oder weniger, ja, das ist zwar alles nur im Kopf in dem Sinn, aber also die Leute, wo regelmäßig Sport machen oder viel Sport machen und das wirklich fast schon fanatisch, muss man wirklich sagen. Ja, ja. Und also das ist das Schwierige. Das glaube ich, ja. Wir nehmen mal deinen Anruf zum Anlass, vielleicht mal nochmal so die Leute zu warnen, dass sie sich, oder auf jeden hinzuweisen, dass sie sich mit diesem Thema Zeckenbisse auseinandersetzen sollen. Das ist wirklich keine Kleinigkeit und es wird ein immer größeres Problem, vor allen Dingen im süddeutschen Raum, in Österreich, in der Schweiz. Wo noch in Europa, weiß ich nicht. Es gibt Informationen. Ich weiß. Es gibt Informationen bei den Ärzten, bei Apothekern. Ich weiß nicht genau, wie die Impfsituation ist, aber es gibt. Ja, aber es gibt Anweisungen, wie man sich verhalten soll, wenn man von einer Zecke gestochen worden ist. Ich wünsche dir auch gute Besserung, Robert, und dass du wieder ein gutes Verhältnis zu deinem Körper bekommst und dass du halt wieder richtig gesund wirst. Danke. Alles Liebe. Tschüss, Robert. Okay, tschüss. Sven ist bei mir und der ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Herr Sven, guten Morgen. Warum denkst du an deinen Körper? Ja, also aus dem Komplex heraus bin ich irgendwann angefangen zu trainieren. Was für ein Training? Ja, Bodybuilding. Bodybuilding, Krafttraining. Ja. Ja, aus einem Komplex heraus. Erklär mir mal kurz, woher dieser Komplex rührte. Warum hattest du Komplexe? Ja, früher war ich immer irgendwie schmächtiger als die anderen. Ja, und dann bin ich durch einen Bekannten an den Sport gekommen. Wie alt warst du da? Ja, so 17, 18. Und dann irgendwann so mit 20 intensiv gemacht. Also in den letzten 3 Jahren volle Kanne trainiert, Krafttraining. Genau. So, jetzt versuch dich uns mal zu beschreiben, wie du aussiehst. Früher warst du ein Würstchen. Ne? Ja, wirst du nicht ganz, aber ja, ich mächtiger Kerl. 1,85, war ich so 80 Kilo. Warst du früher? Ja. Das ist ja nur wirklich auch okay schon, ist ja nicht besonders dünn. Ja, jetzt 120. 120 Kilo, und das sind 120 Kilo Muskeln und nicht 120 Kilo Fett. Ne? Nur trainiert. Nur trainiert. Also wenn man dich jetzt so in der Badehose sehen würde, wärst du eine richtige Kante, ne? Na, schon nicht schlecht. Das heißt, du stehst auch vorm Spiegel und denkst, wow, das ist schon ein guter Typ, der Sven. Ja, ab und zu ist das schon mal nicht verkehrt. Wie oft gehst du trainieren? So 5-mal die Woche. Wie lange trainierst du immer? Oh, 3 Stunden so. Trainierst du wirklich, also nur mit den Geräten oder gibt es da auch so Hilfsmittel? Man nennt es Anabolika und so. Oh nee, das, sowas mache ich nicht. Das machst du nicht. Also es ist wirklich reine Muskelmasse, die du dir erarbeitet hast. Durch meinen Sport. Durch deinen Sport. Ist natürlich auch viel Zeit, die da drauf geht, ne? Ja, das ist auch mein Problem. Warum? Ja, der Job und so gleitet ein bisschen darunter. Was machst du beruflich? Verkäufer. Sportartikel. Ach so, also so ein bisschen auch in der Branche. Und ja, warum leidet der Job darunter? Manchmal ein bisschen auf Schlaf verzichten und ein bisschen, also manchmal ist man kaputt oder so geschafft. Ja. Wenn man 10 Stunden am Tag arbeitet, dann danach noch zum Sport. Und dann 3 Stunden Training eventuell noch? Ja, genau. Dann ist natürlich auch Duschen, Fahrt und sowas. Aber da gehen doch sicher auch so soziale Kontakte drauf, ne? Wenn du arbeitest und dann noch trainierst, da hast du ja keine Zeit mehr, dich mit Menschen zu treffen. Nee, das auch. Das heißt, du lebst eigentlich ziemlich einsam. Ja, meine Freundin fühlt sich so vernachlässigt. Ah, aber es gibt immerhin eine Freundin. Ja, das gibt's. Die gibt's, ja. Findet die das denn toll, wie du aussiehst? Sie ist selber auch im Fitnessstudio. Ah ja. Also da kannst du schon Eindruck schinden, wenn du nackt vor der stehst. Ja, sie auch bei mir. Bitte? Sie auch bei mir. Achso, also umgekehrt. Sie trainiert selber auch. Sie trainiert auch selber auch. Auch bei die Belleg. Würdest du sagen, dass du ein bisschen aufgrund jetzt des Körpers, den du dir zugelegt hast, beim Training auch so ein bisschen selbstverliebt bist? Ich finde, das gehört dazu. Mhm. Du trainierst dann auch vorm Spiegel wahrscheinlich viel. Ja, und für mich selber eben, ne? Ja, wirklich für dich selber? Wenn du allein auf der Welt wärst, würdest du das auch machen? Also ich glaube schon. Ich glaub's nicht. Das kann man so genau nicht sagen. Ne? Doch, weißt du warum? Weil du gerade den entscheidenden Satz gesagt hast. Ich hatte immer Komplexe. Obwohl ich es eigentlich blödsinnig finde, wenn du vorher 1,85 groß warst und 80 Kilo gewogen hast, ist doch eine tolle, ist ein tolles Verhältnis zueinander. Ja, aber du hast Komplexe gehabt. Ja, wenn man immer die anderen kräftigen Menschen sieht und so und dann selber. Siehst du, und da sind wir bei den anderen. Und dann im Fernsehen. Ja. Und dann hast du, und um bei den anderen gut dazustehen, macht man das dann, ne? Hast du denn jetzt noch ein anderes Ziel? Willst du noch mehr zulegen? Oder sagst du, so wie es jetzt ist, 120 Kilo, nun langt's aber auch? Ein bisschen mehr wäre schon nicht schlecht. Wie weit sollte es gehen? Also so kann man das nicht genau sagen, aber so 10 Kilo mehr das. Mhm. Wie viel stemmst du denn zum Beispiel? Wie viel schaffst du? 180 Kilo. Uiuiui, das ist schon eine Stange. Pro Satz jetzt. Bitte? Pro Satz, ja. Man macht ja mehrere Sätze. Ja. Ich könnte mir vorstellen, sagen wir mal nicht, ich könnte mir vorstellen, ich weiß das, dass so etwas zu einer Sucht wird. Ist das bei dir auch so? Da würde ich dir sogar recht geben. Ja, ne? Wenn ich hier sagen würde, pass mal auf, Sven, du wirst jetzt mal 3 Wochen nichts machen. Ich glaube, dann drehst du am Rad, ne? Ja, das ist schon nach einem Tag so. Nach einem Tag schon. Mhm. Ja. Weil dann fehlt einem auch irgendwie was. Mhm. Ist denn da nicht, wenn du sagst, ich will jetzt schon auch noch vielleicht 10 Kilo drauflegen, ist da die Versuchung nicht doch groß zu sagen, ich schmeiß mir mal so eine Ampulle rein, dann geht das noch schneller und sieht nach außen noch doller aus? Ja, danke, verliert man vielleicht schon mal daran, aber ich finde, das sollte man lieber sein lassen. Ich finde es auch, weil du dir deinem Körper wirklich enormen Schaden zufügst. Enormen Schaden. Ja, nicht nur das, kann man auch impotent werden. Zum Beispiel, was nutzt dir der tolle Körper, wenn du im Bett es nicht mehr bringst? Ne? Also, du denkst sehr viel an deinen Körper, mindestens 3 Stunden am Tag, während du trainierst. Genau. Und darüber hinaus, wahrscheinlich guckst du, wenn du in deinem Geschäft verkaufst, da gibt es auch viele Spiegel, guckst du dich sicher auch sehr oft an, ne? Ja, da wische ich mich häufig bei. Ja. Bist du auch sehr körperbetont angezogen, dass man auch die Muckis dann so sieht und die gute entwickelte Brust und so weiter? Ja, enge Klamotten sind schon okay. Also alles auf den Körper abgestimmt? Ja, eben auch Solarium und sowas, das gehört dazu. Ah ja, wie oft gehst du auf Solarium? Also 4-mal die Woche. Mhm. Nun gibt es ja so ein Vorurteil, Sven. Wie lautet das? Ich will es nicht teilen, aber man hört das ja immer so, dass die Leute sagen, Mann, diese Muskelmänner, die haben ziemlich viel Muskeln in den Armen, in den Beinen, am Bauch, am Po. aber die haben oben nichts. Was würdest du den Leuten... Ja, finde ich auch. Aber so sind die Leute und so gibt es halt das Vorurteil. Was würdest du denn da erwidern? Es gibt solche und solche, ne? Ja. Interessieren dich denn auch noch so andere Dinge oder dreht sich das wirklich so alles um den Körper und den Körperkult? Ja, bei mir ist das schon ziemlich auf den Körper fixiert. Was interessiert dich denn noch so? Also der Körper ist Nummer eins, was wäre denn so vielleicht ein Thema, was dich auch interessiert? Das will ich jetzt hier nicht so sagen. Na, Sex ist mir schon klar, darüber müssen wir nicht reden. Also sagen wir mal so, interessiert dich Politik? Nee, eher nicht so. Eher nicht. Liest du gerne mal ein Buch? Nee, mein Auto vielleicht noch. Dein Auto. Also, Sven steht auf seinen eigenen Körper, Sven steht auf Sex und auf Auto. Vielleicht auf Fußball noch, oder? Nee, wenn eher Formel 1. Eher Formel 1. Okay, ja, jedem das seine. Also, er denkt nur an seinen Körper, das war der Sven. Danke für deinen Anruf, Sven, und alles Gute, Grüße an deine Frau. Bitte, Domian. Tschüss. Schönen Abend. Dankeschön, tschüss. 1.31 Uhr und 4 Sekunden, kleine Pause. Und 38 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir ein Thema, das Thema heißt, ich denke nur an meinen Körper und ich möchte gerne mit Leuten reden, mit euch reden, wie ihr sehr viel oder nur an euren Körper denkt. Telefonnummer 0800 567 8111. Morgen gibt es diese Sendung nicht. Nicht im Fernsehen und auch nicht im Radio. Aber ich möchte euch jetzt auf ein besonderes Ereignis schon mal hinweisen. In knapp 2 Wochen. Nämlich in der Nacht vom 29. auf 30. Mai gibt es hier etwas ganz Besonderes. Nämlich einen Rekord, einen Marathon. Es gibt 4 Stunden Domian an einem Stück. Wir fangen dann um 0 Uhr an und es geht bis 4 Uhr nachts und wir versuchen da wirklich einen Rekord hinzubekommen im deutschen Fernsehen, im deutschen Radio. So lange hat noch niemand an einem Stück getalkt. In der Nacht vom 29. auf 30. Mai 4 Stunden Domian und 4 Stunden Talk pur und ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen oder und natürlich auch zuzuschauen oder zuzuhören. So, jetzt ist hier bei mir der Marc. Hallo Marc, hallo. 26 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Marc. So, erstmal Gratulation zur Sendung. Dankeschön. Ich verfolge das sehr, sehr oft, also eigentlich ich kann. Und das ist schon seit 1,5 Jahren, wie gesagt, schon, also jetzt regelmäßig. Ja, ich danke dir für das Kompliment. So, jetzt zum Thema und zu dir. Ja, und zwar, ich war früher auch so, ich war 1,82 groß und habe um die 78 Kilo gewogen. Ist auch okay noch. Ja, es war eigentlich, ich war sehr zufrieden, also ja. Ich bin nicht so ein, wie eben der, so ein Bodybuilder-Typ, also war ich nie. Mhm. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich habe Zimmermann gelernt und habe dann halt 7 Jahre auf dem Bau tätig gearbeitet, habe dann halt so ein bisschen zugelegt. Und das fand ich auch alles in Ordnung, bis zum 9. August 2000. Da ist mir ein tragischer Unfall passiert, und zwar mit dem Motorrad. Was ist da genau passiert? Tja, wie genau, mir hat einer die Vorfahrt weggenommen. Also du warst gar nicht schuld? Im Prinzip war ich nicht schuld, ich kriege nur wahrscheinlich Teilschuld, so wie es aussieht, weil ich halt 62 gefahren bin. Was ist dann passiert? Da hat dir jemand die Vorfahrt genommen, ein Autofahrer? Ein Autofahrer hat auf der Straße gewendet. Ja. Und, ich bin ein bisschen ziemlich nervös, hat auf der Straße gewendet und ich bin gekommen. Und dann, ich habe dann halt gebremst, aber es war alles dann irgendwie dann zu spät, ne? Bist du auf ihn raufgefahren? Genau, also ich bin so, ich kann mich an den Unfall nicht erinnern, aber durch Recherchen, wie die ganzen Leute das so gemacht haben, die Gutachter und so, ist das halt so gewesen, dass halt die festgestellt haben, dass ich abgesprungen bin vom Motorrad und gegen das Auto geklatscht bin. Und ich habe mir sehr schwere Verletzungen zugezogen, mein Schlüsselbein war gebrochen, sämtliche Rippen, Lungenquetschung, also wirklich schlimmer Art. Schwere und die Verletzung war gebrochen. Und die Wirbelsäule war auch gebrochen. Genau. Und welche Folge hat jetzt dieser Unfall für dich gehabt? Also ich sage mal, also ich leide sehr drunter, weil ich früher, also für mich war Körper alles so, man musste immer was tun. Ich war nie im Fitnessstudio, immer zu Hause, Liegestütze, ich habe 2 Hanteln gehabt und habe mich halt wirklich fit gehalten, eine richtig gute Schwimmerfigur zu haben und habe auch mal Wettbewerben mitgemacht, hier so Misswahlen, Misterwahlen. Ne? Echt? Ja, ja. Auch mal was gewonnen? Ja, man, ich habe mal einen zweiten Platz gemacht. Bei Mr. Deutschland, Germany? Mr. Hannover. Mr. Hannover, zweiter Platz, noch nicht schlecht. Mr. Hannover. Nicht schlecht. Sag mal, Marc, wie sieht das denn aus? Wie gehandicapt bist du denn körperlich im Moment? Also das ist sehr schwer. Ich weiß nicht, sagt dir Skoliose was? Also das ist eine Verformung der Wirbelsäule. Ja. Ich bin dadurch 4 Zentimeter kleiner. Ja, aber du kannst dich bewegen? Du musst nicht im Rollstuhl sitzen? Nein, ich wurde dreimal bis jetzt operiert an der Wirbelsäule. Ja. Kann mich glücklicherweise, sage ich mal, ich habe wirklich einen Schutzengel gehabt. Also ich kann noch laufen. Ja. Aber es ist halt mit dem Folgen. Ne? Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich darf immer noch nicht arbeiten. Seit dem August 2000? Seit August. Ich habe 1,5 Jahre Krankengeld bezogen. Ja. Jetzt kriege ich Überbrückungsgeld vom Arbeitsamt. Heute habe ich gerade ausgerechnet heute einen Brief gekriegt, dass das Arbeitsgeld gestrichen worden ist. Ne? Mhm. Und das kommt dann auch noch alles dazu. Ne? Ja, die ganze Psyche. Also ich bin auch in psychologischer Behandlung jetzt. Wie viele Wochen hast du denn, damit wir mal so einen Eindruck haben, was das bedeutet? Wie viele Wochen hast du im Krankenhaus gelegen? Also ich habe 9 Tage im Koma gelegen. Ja. Also sie mussten mich künstlich beatmen. Mhm. Weil halt die Lunge so dermaßen beschädigt war. Mhm. Und danach war ich noch 2 Wochen in der Intensivstation. Mhm. Und darauf nochmal, also knapp 4 Wochen insgesamt, war ich im Krankenhaus. Und dann bist du aber nochmal nachträglich auch operiert worden, wie du gerade gesagt hast. Genau, also ich wurde da operiert, das Implantat wurde eingesetzt. Mhm. Und daraufhin sollte ich dann, 2 Tage später haben sie mich nochmal operiert, weil irgendeine Schraube nicht richtig saß. Mhm. Und dann im März 2001 haben sie mich nochmal operiert. Mhm. Aber diese ganze Lauferei, dieses Hin und Her, weil es war... Hast du Schmerzen im Moment? Ja, immer. Ja. Also immer Schmerzen im Rücken? Ja. Also die schwerste Verletzung ist letztendlich jetzt die nachhaltigste Verletzung, ist die Rückenverletzung. Genau. Die Rückgratverletzung. Ich habe früher, als ich im Krankenhaus lag, da sah ich, ey scheiße, eine 24,5 cm Narbe auf dem Rücken auf einmal. Ne? Mhm. Und damit kann ich nicht leben. Und jetzt mittlerweile, also ich... Ist die Narbe das kleinste Problem? Der linke Brustkorb, ne, wenn ich mich jetzt einmal so vorstelle, vorm Fernseher, ich sehe dich ja, denn der linke Brustkorb, der guckt richtig raus. Mhm. Also es ist ein richtig wie so eine S-Form, meine Wirbelsäule. Und das heißt, dementsprechend auch mein Körper aus. Das heißt, du, wenn du nackt oder in der Unterhose vor dem Spiegel stehst, findest dich nicht mehr attraktiv? Absolut nicht. Also absolut nicht. Wie viel wiegst du im Moment? Also ich wiege jetzt sehr, sehr wenig. Also ich wiege zwischen 65 bis 67. Mhm. Ich habe auch keinen Anreiz mehr, irgendwie zuzunehmen oder irgendwas. Mhm. Also die Muskeln sind nicht trainiert im Moment und es ist eine Verformung des Körpers passiert nach diesem Unfall. Also das bedeutet, dass du dich gar nicht gerne mehr anguckst. Sozusagen, also wenn ich mich im Spiegel angucke, das ist wie so ein Hass, ne? Mhm. Warum ausgerechnet ich? Mhm. Wobei die Narbe auf dem Rücken das kleinste Übel wäre. Ne? Das wäre die kleinste Übel mittlerweile. Mhm. Also auch mit, ich habe so kleine Narbe unter den Arm, wo halt die Schläuche drin waren. Mhm. Ja, aber die Narben sind ja nicht schlimm. Die Narben, nein, damit kann ich mittlerweile leben. Aber du hast gerade was Heftiges gesagt. Da ist ein richtiger Hass auf deinen Körper. Ja, ich verstehe. Ekel? Ekel an deinem Körper? Nicht Ekel. Ich traue mich gar nicht. Also meine Freundin, ich habe zum Glück eine Freundin. Mhm. Die habe ich aber auch erst nach meinem Unfall kennengelernt. Mhm. Also, dass die mich so akzeptiert hat, wie ich bin. Aber das finde ich dann sehr besonders schwierig, wenn man selbst so ein schlechtes Verhältnis zum Körper hat und fast schon einen Hass so auf den Körper hat und auf all das, was passiert ist. Wenn man dann in eine neue Beziehung geht, hat man doch wahrscheinlich irre Hemmungen, sich dann irgendwann nackt auszuziehen. Das hat auch lange gedauert. Glaube ich. Und auch wirklich, also ich war früher, ich habe jemanden kennengelernt, ein Mädel, ach zack, kurz umgezogen vor ihr, Körper präsentiert, ne? Weil ich habe schöne Bauchmuskeln gehabt, eine schöne Form der Brust und so. Mhm. Ich meine, man sagt mir, ich habe keine schlechte Figur jetzt, weil ich habe die Veranlagung dafür. Mhm. Weil ich habe dich auch schon mal in der Zeitung gesehen und du hast ja auch so eine richtig durchtrainierte Figur. Mhm. Das weiß ich ja und so war das bei mir auch. Ich habe halt die Veranlagung dafür. Mhm. Was mir jetzt fehlt, ist die Masse. Mhm. Und aber dadurch, dass das krumm ist, kann ich gar nichts mehr machen. Mhm. Ich war jetzt im Dings wieder... Aber, Marc, wenn man so eine schwere Verletzung hinter sich hat. Ja. Und im Koma gelegen hat und eigentlich Glück gehabt hat, dass man überhaupt noch lebt, ist dann eigentlich so das Körperliche, ich sage es so immer, das Kosmetische so wichtig oder überwiegt nicht eigentlich, oder sollte nicht die Freude überwiegen, Mensch, ich habe mein Leben und es ist zwar alles kompliziert, aber ich kann atmen und gucken und ich kann in die Welt rausgehen. Ist richtig, aber ich frage mich, was ist das jetzt für mich ein Leben? Ich habe früher sehr gerne gearbeitet. Mhm. Also 12 Viertelstunden, das war für mich gar nichts. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Hilft denn da nicht vielleicht so ein Vergleich, dass du denkst, naja, eigentlich ist es früher natürlich viel schöner gewesen. Aber wenn ich jetzt im Rollstuhl sitzen würde und ganz gelähmt wäre, dann wäre es ja noch viel schlimmer und es hätte ja auch passieren können. Aber die Angst ist ja noch da. Die wissen ja nicht, weil die Behandlung geht ja weiter. Ach so, die Angst ist noch da. Ich habe jetzt, wie gesagt, im Februar war ich drei Wochen stationär behandelt wieder. Mhm. Also zu einer konservativen Behandlung. Das nennt sich Fangotherapie, Massage, Stangerbad. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja klar, vom Begriff her so, ja. Genau, und Massagen und aller sämtlichen Arten, das haben sie drei Wochen gemacht, das hat auch ganz gut geholfen. Und die will mich halt im Juni wiedersehen. Ich muss jetzt weiter zur ambulanten Therapie. Und wenn die sagt, im Juni, ich werde nochmal operiert, die müssen mich kaputt schlagen, also die müssen mich K.O. schlagen, dass ich mir auch nochmal um das Messer lege. Ne? Das heißt, also jede Operation birgt die Gefahr, dass du hinterher nicht mehr aufstehen kannst quasi. Also wirklich 80-20, sagt man. Oh, also 80, dass du nicht mehr dass man nicht mehr laufen kann. Oh. Es ist wirklich, also es ist eine Wirbelsäule. Ja, das ist dann aber auch eine irre psychische Belastung, ne? Das ist schlimm. Also ich lebe auch von Medikamenten sozusagen. Also ich nehme die zwar nicht, aber mein Psychologe, meine Ärzte wollen mich alle mit Medikamenten zustopfen, dass ich mich beruhige. Aber was bedeutet denn, zum Beispiel, lass mich das mal fragen mit den Operationen, wenn du dich dann nicht operieren lässt, ist dann die Gefahr genauso groß, dass du vielleicht dann aufgrund der unterlassenen Operation irgendwann gelähmt sein wirst? Ja, wie soll ich das sagen? Also es ist halt so, ich kann nicht genau sagen, also ich möchte gerne unter das Messer, ja, sag ich mal, ich möchte wieder gerade werden. Nur um meine Wirbelsäule, musst du dir vorstellen, so ungefähr 15 bis 20 Zentimeter von der Wirbelsäule ein Stück im Brustwirbelbereich hinten, ist total steif. Da hat sich so eine Verknöcherung entstanden und dieses macht die Wirbelsäule, dass sie nicht mehr geformt ist. Und die zieht mir so einen kleinen Bogen rein und dadurch ist das so krumm. Ja, und das geht von der Hüfte aus weg. Ja, ja. Und das war ja richtig schlimm vor der dritten Operation. Das war ja, die mussten mir unten unterm Fuß 3 Zentimeter Keil unterlegen, dass ich gerade war. Du hast jetzt in der nächsten Zeit überhaupt keine Aussicht wieder zu arbeiten, ne? Also ich wollte Umschulung machen, das haben sie mir abgelehnt. Ich bin nicht tauglich für den allgemeinen Arbeitsmarkt. Also ich darf gar nichts machen. Also keine das reicht von vorne bis hinten nicht. Keine berufliche Perspektive im Moment. Nee. Wobei du eigentlich doch so am Computer arbeiten könntest, ne? Nee, auch nicht richtig. Also ich habe mir einen PC gekauft vom halben Jahr. Und es ist eine wunderbare Welt geworden. Ich kannte das früher gar nicht und habe mich damit jetzt schlau gemacht und so. Aber wirklich länger als 4 Stunden sitzen ein Stück, schmerzen. Also Marc, ist alles schlimm und hört sich auch sehr traurig an, aber dennoch... ich lebe, ja. Ja, du lebst und versuchst so ein bisschen das Positive zu sehen. Du hast eine Freundin, die dich auch so akzeptiert, wie du bist. Richtig. Ja, und das sind alles positive Sachen und die Chancen, dass du vielleicht doch gehend durch dein Leben kommst, sind ja auch da, muss man ja auch sehen. Auch wenn die Gefahr gegeben ist, dass es dann vielleicht auch negativer ausgeht. Ich finde halt nur die Leute jetzt, ich mache mir jetzt andere Gedanken. Ich werde jetzt 27. Oktober und mache mir halt andere Gedanken über das Leben. Also das ist schon passiert. Ne? Klar, also ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Und wenn ich jetzt die Leute sehe, hier diese, wie der eben angerufen hat, er trainiert die ganze Zeit für den Körper. Wenn ich mir denke, der hat einen Unfall, was der machen würde, ne, das wäre... Klar. Solche Leute habe ich eigentlich kein Verständnis mehr, die einfach nur sagen, ich lebe nur für meinen Körper und fertig. Also das ist schon anders geworden. Ich wünsche dir trotz allem alles Gute. Und trotz allem, dass du auch optimistisch bleibst. Weil ich glaube, bei jeder Krankheit, auch bei deiner, ist es wichtig, dass man so eine gute, positive innere Haltung hat und sich nicht aufgibt und es nicht zu finster alles sieht. Alles Gute, Marc. Ich danke dir, Domian. Tschüss. Tschüss. Silvia, 46 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi Domian. Hi Silvia. Ja, ich mache gerade das, was ich jede Nacht bei deiner Sendung mache. Ich setze mich gerade auf den Ergometer. Worauf? Auf den Ergometer. Was ist das? Bitte? Was ist das, ein Ergometer? Das ist ein Sportgerät, wie ein Fahrrad. Ja. Für zu Hause mit einem Computer dran. Da kann man dann sehen, wie schnell man fährt. Was für mich sehr wichtig ist, was man für einen Kalorienverbrauch hat. Also so ein Heimfahrrad quasi. Ja, das genau. Heißt, du bist jetzt gerade am Trampeln? So ist es. Und das machst du jede Nacht hier während der Sendung? Jede Nacht genau eine Stunde, während deine Sendung läuft, die höre ich mir dabei an, weil ich schaue mir dabei an. Das ist ja schon schräg. Schade, dass wir dich nicht einblenden können, so ein bisschen gucken, wie du fährst gerade. Ja, heute wäre es besonders prekär aufgrund der Wärme. Weil du nichts anhast. Ich habe nur einen Slip an, sonst bin ich schon ein bisschen im Sport. Würden wir uns auch gerne angucken. Naja, weiß nicht, ich bin ja nicht mehr die Jungfrau, die es lohnt, aber mein Körper... Junges Ding von 46. Ja? Mann, ein junges Ding von 46 Jahren. So fühle ich mich eigentlich inzwischen, ja. Also jetzt erzähl mir, warum du das machst jede Nacht. Ja, also warum ich das mache, das hat eine Vorgeschichte. Ich habe im letzten Jahr noch 86 Kilo gewogen. und habe mich eigentlich noch nie als übergewichtig oder so empfunden. Musste zu einer Reha und dann haben die mir von der Reha so ein Schreiben beigelegt, dass ich Übergewicht habe. Und das fand ich also unheimlich frech, weil ich mich gar nicht so empfunden habe. Und habe gesagt, Mensch, die wissen gar nicht, welche Figur man so hat und so. Die beurteilen einen vom Schreibtisch aus. Wie groß bist du denn eigentlich? 1,66. 1,66, ja, der ist 86 zu viel. Da war zu, das war zu viel. Sag ich auch so. Naja, und dann habe ich, hat dann so eine Geschichte gegeben, wo ich auch nicht gleich abnehmen, also bewusst abgenommen habe, sondern ich habe abgenommen, weil ich mich per Internet verliebt habe in jemanden. Bin aber, muss ich dazu sagen, seit 21 Jahren verheiratet und habe dann so eine E-Mail-Freundschaft gehabt. Und und dann war die wichtigste Tätigkeit für mich, den ganzen Tag an diesem Kasten zu sitzen, E-Mails zu schreiben, habe ich Essen vergessen. Und hast abgenommen dabei? 8 Kilo. 8 Kilo, na immerhin. 8 Kilo innerhalb von 3 Monaten. Ja. Und dann hat irgendwann hier auch zu Hause der Mann bemerkt, dass da mehr läuft als nur eine Brieffreundschaft. Ja, ja. Der hat das mitgekriegt, weil er irgendwann nach Hause kam. Ich habe mit einer Freundin telefoniert, hab der das erzählt. Wir haben uns aber nie getroffen, denn der lebte in Finnland, der lebte nicht in Deutschland. Mein E-Mail-Partner. Ja, und dann hat es halt eine Aussprache hier zu Hause gegeben. Ja. Und dann hat mein Mann auch gesagt, Mensch, seh dich mal an, war schon eine Menge abgenommen und mir war das gar nicht bewusst. Ich habe es irgendwann nur gemerkt, weil die Uhr am Handgelenk weiter wurde. Ach so. Wir haben uns dann ausgesprochen, wie das alles so kam, was ich vermisse und so. Ja. Das war also sehr reinigend für die Ehe gewesen, insofern, indem man dann mal Sachen auf den Tisch gepackt hat, wo eine Unzufriedenheit da war. Das heißt, du hast dir Finnland danach abgeschminkt? Ich habe es mir abschminken müssen, weil der finnische Brieffreund wollte nach Deutschland kommen, mich aber nicht sehen, weil ihm dann plötzlich einfiel, dass ich doch verheiratet bin und Ach so. Hat sich denn jetzt eure Ehe wieder eingerenkt? Ja. Und du hast da noch weitermachen wollen, hast gesagt, jetzt habe ich schon 8 Kilo abgenommen, nun will ich noch mehr abnehmen. Genau. Und das will ich machen, indem ich immer Fahrrad fahre, nachts, während ich Domian gucke. Genau, ich habe dann mich erkundigt, was ich aufgrund meines Rückens machen kann. So ein bisschen habe ich eine Vorgeschichte, ähnlich wie der Anrufer, der eben dran war. Ich habe eine Skoliose, zu kurzes Bein, zwei Hüftgelenke kaputt und 2 Bandscheibenvorfälle gehabt. Ich unterbreche mir eben, Silvia. Ja. Wir sind ja mitten in der Nacht, ne? Und die Leute haben so die Angewohnheit, mache ich auch, wenn ich nachts Fernsehen gucke, ich zapse durch die Kanäle. Sollte jetzt gerade jemand hier bei uns hängen geblieben sein. Hier am Telefon ist Silvia. Und die klingt so ein bisschen seltsam, weil Silvia nämlich auf einem Fahrrad, auf einem Heimtrainer zu Hause sitzt und kräftig strampelt. Das macht sie jede Nacht, weil sie schöner werden will und weil sie dünner werden will. Also ich bin an sich schon ganz gut dahin gekommen, wo ich wollte. Ich habe jetzt 57 Kilo. Boah, ist doch wunderbar. 20 Kilo insgesamt abgenommen. Ich stehe seit Weihnachten auch mit dem Gewicht, weil ich denke, ich kann weder meinen Sportkonsum erhöhen noch weniger essen. Ja, 57 ist aber, finde ich, optimal. Ja, super. Super ist das. Super, also ich kann mir heute Klamotten leisten, Schlaghosen kaufen und so. Aber, ich laufe rum wie meine Tochter. Aber das funktioniert eben nur mit Disziplin. Ne? Man muss eben auf das Essen schon achten, dass man nicht zu viel Fett und zu viel Süßes ist und genau man muss sich bewegen. Genau das habe ich auch getan. Ich hatte mich dann erkundigt, wie ich weiter abnehmen kann und bin an dieser Low-Fat-Methode hängen geblieben. Das heißt also nicht mehr 30 Gramm, nur 30 Gramm Fett am Tag und nicht so viel Süßes. Oder. Und könnt ihr mir vorstellen, dass das jetzt auch vielleicht auch dieses auch eure Ehe belebt? Dass dann also es ist so, es hat insofern belebt, man hat mehr Spaß, noch mehr Spaß wieder miteinander. Und wir gehen, was für mich sehr wichtig ist, wieder regelmäßig am Wochenende tanzen. Toll. Und toll. Das habe ich halt früher nicht gemacht. Mit 86 Kilo hat man dann immer doch das Gefühl gehabt, weite Blusen, weite Hosen, Zelte. Also du gefällst deinem Mann jetzt natürlich viel besser. Ja. Und du gefällst dir selbst viel besser, was ja das selbst. Allerwichtigste ist, ne? Für die Ausstrahlung und für, so für das Leben überhaupt. Genau. Und trainierst du denn am Tag auch Fahrradfahren oder nur immer nachts? Ich fahre also auf alle Wege. Ich habe vorher ein kleines Motorrad gehabt. Ja. Das ist sowieso kaputt gegangen. Habe dann mir da auch ein Fahrrad zugelegt von einer Freundin. Mache alle Wege mit dem Fahrrad. Und jeden Tag Bauchtraining noch, Gymnastik fast eine Stunde. Ja. Die mache ich jetzt danach noch. Aber hör mal, dann bist du, wenn man eine Stunde Heimtrainer gemacht hat, wie du jetzt, Fahrrad fährt zu Hause, und dann noch eine Stunde Bauchtraining. Ja. Dann bist du doch super aufgedreht. Kannst du dann schlafen? Nein, also vor 4 gehe ich meist nicht ins Bett. Ein Stündchen brauche ich danach. Und wann stehst du dann auf wieder? So halb viertel halb elf meist. Das kannst du dir so einrichten in deinem Leben, das geht so. Ich bin zurzeit noch arbeitslos, werde aber bald eine Umschulung. Ah ja, ja. Ja, also du bist aber auch die perfekte Gesprächspartnerin für mich und zu unserem Thema heute, ne? Ich denke ganz viel an meinen Körper. Du hast es getan jetzt und mit großem Erfolg. Ja, ich mache auch noch jeden zweiten Tag, was man Bodybuilding, also ich sage Fitness dazu, mit Handel trainieren tue ich auch noch, aber nicht im Fitnessstudio, mache ich zu Hause. Habe also praktisch den Ausgleich zu unten, weil ja Fahrradfahren über Po-Muskeln, Beinmuskeln geht, mit meinem Ohm auch stimmt, nehme ich dann Ohm-Tarabänder und Handeln und das sieht doch dementsprechend ganz gut aus. Wie ist es mit dem Busen? Hast du den ganz gut im Griff oder hängt er noch schon? Hast du es ist so, ich hatte früher mal ein D-Körbchen, ist nur noch ein A-Körbchen geblieben. Aha. Also ganz ungewohnt. Sehr ungewohnt. Aber durch das Handeltraining und durch Gymnastik habe ich den also halbwegs so hingekriegt, dass ich sagen kann, ich bin zufrieden. Alle Achtung. Aber also für eine 46-jährige Frau ist das eine tolle Leistung, finde ich. Weil ihr habt es ja aufgrund eures Bindegewebes noch viel schwerer als wir Männer, ne? Und da muss man natürlich kräftig trainieren. Toll. Ja, und ich habe auch meinen Wundenpunkt. Das habe ich schon dem Mann erzählt, der am Telefon war. Mein Wunderpunkt ist leider Gottes der Bauch. Ich habe 3 Kinder geboren. Ja. Und war auch schon hier in Berlin bei einem Schönheitschirurgen gewesen, habe mich erkundigt und der hat dann da an meinem Bauch rumgezupft und meinte, da sind nur 2 Zentimeter Fett, er könne nichts absaugen. Und wenn, würde man höchstens einen Skalpell rangehen, das würde er mir nicht raten. Ja, und jetzt habe ich mich erkundigt, weil der Bauch ist also für mich so gravierend. Ich mache so viel Bauchgymnastik jeden Abend. Das ist für mich so gravierend, dass es mein ganzes Denken und Handeln sich eigentlich nur noch um diesen Bauch dreht. Ich hasse diesen Bauch. Ehrlich? Aber, wenn der Schönheitschirurg schon sagt, da ist gar nicht viel zu machen, ist das eine gewichtige Aussage, finde ich. Bloß ich sehe, dass da das Bindegewebe am Bauch eben nicht so schön ist, dass da ein paar Falten sind. Die mache ich auch mit dem Lufferhandschuh und mit so einem Öl und so. Aber weißt du, Silvia, so ein bisschen ist auch nicht schlimm. Ja, das sagt mein Mann auch und das hat der Arzt auch gesagt. Aber das ist halt für mich immer wieder kommt's hoch, dass ich teilweise sogar weine, vom Spiegel stehe und sage, verflucht, du tust so viel, warum wird der nicht perfekt? Kann ich verstehen. Aber man darf sich, glaube ich, auch dann nicht zu sehr in so eine Fitness und in so eine Hysterie hineindenken. Ich glaube, dass du verdammt stolz drauf sein kannst, was du erreicht hast. Und wahrscheinlich, wenn wir Bilder vergleichen würden vor ein paar Jahren und jetzt, würden alle sagen, wow, ist das ein attraktiver. Ja, siehst du. Ja, ich habe eine Zeit lang einige Leute nicht gesehen, auch Kollegen nicht gesehen und so. Ja, so. Und wenn dann so, wenn ein bisschen was am Bauch ist, na egal. Ja, den sieht niemand, wenn ich was anhab, ist klar. Den sieht man nur, wenn ich ausgezogen bin, ne? Sag mal, Silvia, ich habe ja gerade die erste Ankündigung gemacht, dass wir am 29., in der Nacht vom 29. auf 30. Mai diese lange Domian-Nacht haben. 4 Stunden. Ja. Darf ich dann davon ausgehen, dass du 4 Stunden Fahrrad fährst mit mir zusammen? Ich denke, 4 Stunden werde ich nicht schaffen, denn ich habe immer eine Kilometerzahl, die liegt bei 30, bis 35. Und die habe ich nur mal in 1 oder 1,25 Stunden runter. Ja. Und dann werde ich wohl nicht 4 Stunden auf dem Ärmel sitzen, aber deine Sendung sehe ich mir bestimmt ganz gerne. Na, das ist doch ein Wort. Das ist ein Wort. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ja. Nochmal Kompliment an deine Willensstärke. Ja, die braucht man ganz gewiss. Ja. Sport aber und Ernährung muss man unheimlich viel wissen. Absolut. Aber fällt auch noch so einen kleinen Tipp, übertreib's nicht und geh auch über so ein paar Kleinigkeiten hinweg mit dem Bauch. Niemand muss perfekt sein. Ja, das ist schon mal leichter gesagt, als wenn man selber nicht betroffen ist. Ja, ich weiß, ist klar. Naja. Meine Liebe, fahr noch schön. Wie viele Kilometer hast du jetzt schon geschafft? Ich bin bei 22,6, also 8 auf jeden Fall noch knapp. 8 musst du noch fahren? Ja, bis 30 fahre ich immer auf jeden Fall. Gut, dann gute Fahrt weiterhin. Ja. Bleib uns wohlgesonnen und toll. Ja, klar. Und bis irgendwann mal. Alles Gute. Na klar, danke dir. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Jennifer. Jennifer ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jennifer. Hallo. Ja, du denkst auch viel an deinen Körper. Ja, ich leide an Brustkrebs. Mhm. Habe vor einem Jahr meine Brust abgenommen bekommen, die rechte. Und somit habe ich auch viele Probleme. Also es geht los, dass die Leute mich angucken und es stört mich halt schon sehr. Wie gehst du denn im Alltag damit um? Kaschierst du das irgendwie? Also ich bin so, ich trage gerne engere Klamotten, weil auf weitere Sachen stehe ich halt nicht so. Und dementsprechend sieht man es natürlich auch und werde halt auch oft darauf angesprochen, da ich auch Kellnerin bin vom Beruf und da halt auch engere Blusen angesagt sind. Mhm. Nun gibt es da ja solche, wie nennt man das, wenn man so ein, das ist kein Implantat, sondern es ist einfach so ein Dummy, Brustdummy, sowas trägst du nicht. Nee, ich finde das einfach nicht schön. Also ich mag schon Natürlichkeit, aber ich habe natürlich auch schon über Brust-OP nachgedacht, ja. Mhm. Nein, ich meine, also du trägst auch keinen BH, den du dann ausstopfst auf der Seite. Auf der rechten Seite. Das mag ich nicht. Mhm. Nee, da komme ich auch nicht mehr klar. Das heißt, du stehst auch dann nach außen dazu, dass das eine Brust halt weg ist. Ja, natürlich. Du stehst sogar dazu, dass du enge Kleidung anziehst, sodass man es wirklich sehen kann. Ja, aber ich bin natürlich jetzt schon immer wieder am Überlegen, soll ich nicht. Also ich stehe morgens schon vom Kleiderschrank und denke, was ziehst du jetzt an? Also, ist denn die andere Brust sehr groß oder hattest du eher kleinere Brüste? Ja, es ist Körbchen B und das ist, also es fällt schon auf, also man sieht es. Halt. Jetzt lass mich doch noch fragen, bevor wir jetzt über die kosmetischen Sachen reden. Die Brust ist voriges Jahr abgenommen worden. Ja. Du bist ja erst 21 da gewesen. Ja, bin ich. Ist denn die Krankheit jetzt so einigermaßen im Griff? Ich weiß, man kann es ja erst nach 5 Jahren richtig sagen. Aber wie ist denn so die Diagnose der Ärzte und die Prognose der Ärzte? Also mein Arzt hat mir gesagt, liegt die Vermutung, und es ist zu 90%, dass die andere, die linke Brust, auch mit Brustkrebs, also dass ich da auch Brustkrebs habe. Und das kann man aber noch nicht richtig diagnostizieren? Also es ist 90%, also er ist sich noch nicht ganz sicher und er will Sicherheit Chemotherapie anschreiben lassen, ja, aber... Ach, das heißt, du bist richtig im Moment in einer therapeutischen Behandlung sogar, ja, weil du akut Brustkrebs erkrankt bist. Ja, ich war und ich bin wieder. Warst du und bist wieder. Ja. Hat man dir die ganzen Lymphknoten auf der rechten Seite weggenommen, unter dem Arm? Ja, hat man auch, aber ich weiß nicht, das ist halt auch wieder sowas. Also, waren die denn befallen schon? Die waren auch teilweise, ja. Mhm. Wie gehst du denn also als so junges Mädchen damit um, jetzt so schwer krank zu sein? Ja, es ist natürlich sehr schlimm. Ich habe auch enorme Probleme. Depressionen sind die eine Sache. Wo ich aber auch mit vielen Freundinnen von mir drüber reden kann und ja, ich hätte da ja noch meine Mutter gehabt, aber die ist an Brustkrebs verstorben vor 5 Jahren und deswegen ist es für mich halt auch sehr schwer. Ich habe also nur noch meine Freundinnen, die auch sehr gut mit der Sache umgehen. Also, hast du eine Beziehung auch im Moment? Nee, im Moment nicht, weil ich traue mich eigentlich nicht, Männer oder Jungs in meinem Alter anzusprechen. Weil da ist halt wie so ein Brett vom Kopf und das Verständlich. Komme da nicht weiter. Ja. Ja. Gibt es denn, sind die Leute so krass drauf, dass die auch blöde Bemerkungen machen, wenn du Kellner hast? Ich hab's schon erlebt, ja. Was sagen also, die? Ja, einer hat mal gebracht, ja, was ist denn mit ihrem Ding da? Warum ist das denn so flach? Die andere ist doch viel größer. Ja, und dann bin ich natürlich, ich habe sofort meine Sachen weggeschmissen und bin gegangen. Also mein Chef respektiert das dann natürlich auch. Also unglaublich, dass die Leute so taktlos sind und sowas machen. Ja, es kommt immer wieder vor. Also. Nun haben wir gerade so über diese kosmetischen Sachen gesprochen, wie das aussieht und wie man damit umgeht. Aber ist denn für dich im Moment nicht viel wichtiger der medizinische Aspekt, dass das im Vordergrund steht, die Frage, wie krank bin ich und wie kann man mir helfen? Und an zweiter Linie erst, wie sieht's aus und was mache ich danach? Das sehe ich ja auch immer so. Und es ist mir natürlich erst wichtiger, gesund zu werden und noch schönes, langes Leben zu haben, als jetzt irgendwie sofort da drauf zu stürzen, ich brauche jetzt eine neue Brust oder vielleicht auch zwei. Also ich halte es noch aus, aber es wird halt eigentlich von Tag zu Tag schlimmer. Nach dieser Brustentnahme, sofern man sich als Mann da so in eine Frau hineinversetzen kann, das allererste Mal, als du es gesehen hast, dass du auch die Stelle gesehen hast, wo die Brust fehlte, wie hast du das aufgenommen? Es war ein Schock. Ich stand vorm Spiegel und ich dachte nur, mein Gott, was ist mit mir passiert? Also ich hätte nicht gedacht, dass es so krass aussieht. Ich meine, ich hatte meine Mutter erlebt, als sie das halt hatte und ich wusste natürlich, wie es aussieht, aber bei mir hätte ich mir das nie, ich hätte das nie gedacht, dass es bei mir so ist und dass ich das bekomme. Und es war natürlich ein Schock und sofort geweint und klar. Liebe Jennifer, die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ja. Aber ich würde dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Wäre das in Ordnung? Dann leg mal auf und die Anna, so heißt meine Psychologin heute Nacht, ruft dich gleich nochmal an. Ja, okay. Und ich wünsche dir alles Gute und drück ganz fest die Daumen, dass du gesund wirst. Dankeschön. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei meinem Team für diese Woche, bei Thomas Reintke, Wolfram Stukowski, Marco Rössler, Jens Diegel, Dirk Winhüsen, Jan Grefe zu Baringdorf, Marc Sommer und Heide Schulz. Morgen sind wir nicht hier, wir sind erst wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nächster Woche, damit einer freien Nacht. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Ich klage an. Ich wünsche euch alles Gute, bis nächste Woche, ciao.